Dialoge Seite 135. Die Steuerverwaltung wird die literarische Eitelkeit entmutigen und das Strafgesetz wird das Druckereigewerbe entwaffnen. Denn ich mache den Verleger und den Drucker für den Buchinhalt strafrechtlich verantwortlich. Es muss vorgesorgt sein, dass Schriftsteller, die so waghalsig sind, dass sie Bücher gegen die Regierung schreiben wollen, keinen Verleger finden können. Vor der Annahme neuer Werke werden die Drucker und Verleger überlegen, sie werden Erkundigungen einholen, sie werden nur die Bücher erzeugen, deren Druck man von ihnen fordert, und auf diese Weise wird die Regierung von allen Veröffentlichungen, die gegen sie verbreitet werden, stets rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden.